Die Stadt ist auch Kundalini. Nach Agrippa und später auch nach René Guénon bezieht sich eine alte esoterische Lehre auf eine Lutz genannte Stadt sowie auf ein geheimnisvolles Zentrum, das sich im Iran, in dem dortigen Berge Al-Boy befinden soll. Man bezeichnete die Pilgerfahrt zu dieser Stadt als eine Reise der Unsterblichkeit. Lutz war eine unterirdische Stadt wie Agathi, denn nach dem Verschwinden des hyperboreischen polaren Zentrums wird das Zentrum der Unsterblichkeit unsichtbar. Die Stadt Lutz, bezeichnet mit einem armenischen Wort, das eingegraben bedeutet, ist der Wohnort der Shekina, der Kundalini-Shakti, die an der Basis der psychischen Wirbelsäule eingerollt schlummert, wo sie erweckt, befreit werden muss. In derselben im alten Israel zu findenden esoterischen Lehre ist die rätselhafte Angabe gemacht worden, dass Lutz sich an der Wurzel der menschlichen Wirbelsäule befindet, womit uns der Schlüssel zum Verständnis gegeben wird. Die Reise der Unsterblichkeit ist innerlich, symbolisch, vollzieht sich von Chakra zu Chakra, bis sie endlich am Fuße des Berges Al-Boyi Meru, dem Muladhara-Chakra, die Kundalini-Shakti Dornrösche, die leblose Geliebte, erweckt, um sich in ihrem Unsterblichkeit verleihenden Feuer baden zu können. So ist die ganze heilige Stadt nur der Abglanz des polaren Urzentrums. Jeder magische Berg, sei es Meru, Kailasa, Al-Boyi oder Milimoyu, ist ein Abbild des Berges, der am Pole war, sowie etwa die hervortretenden Stellen am Kopfe Buddhas. Denn jeder Berg ist außerdem eine symbolische Darstellung des Körpers des ganzen Menschen, des Magiers. Die Polarachse symbolisiert hier die Wirbelsäule des Eingeweihten sowie die Swastika, das Hakenkreuz, das Sahasrara bzw. Scheitel- oder Kronenchakra, das Selbst, das im Mittelpunkt der Bewegung unbeweglich bleibt. Es ist wirklich Shiva, der, ohne sich zu bewegen, die Reise der Unsterblichkeit lenkt. Die in dem hermetischen Ausspruch »Was innen ist, ist auch außen« und umgekehrt zum Ausdruck kommenden Gegebenheiten bewirken, dass die inneren symbolischen Zentren genauso existieren wie reale irdische und dass die Eingeweihte dieselben auch in der äußeren physischen Welt zu suchen hat. Der Eingeweihte muss sich jedoch ebenfalls durch jenes andere geistige Gesetz lenken lassen, das ihm befiehlt, sich bei den Dingen nicht aufzuhalten, nicht auf ihnen zu beharren. Das bedeutet, dass er davon ablassen muss, wenn er auf Widerstand stößt, um einen geeigneteren Augenblick abzupassen. Denn das Böse bekämpft man weder mit Leidenschaft noch mit Fanatismus, sondern mit Abstand und mit Anstand. Der Kampf geht um das Dharma, das innerlich Unbewegliche, und er ist, wie es Krishna in der Bhagavad Gita rät, ohne Trübung der Vernunft kaltblütig zu führen. Der Gott der Verlierer von heute weiß, dass er der Sieger von morgen sein wird, denn er ist schon auf einer parallelen Erde. Die fantastischen Erklärungen von Rudolf Hess über Fernhypnose. Die Templer leisteten keinen Widerstand. Wie wir später sehen werden, sehen auch die Rosenkreuzer davon ab, als sie merken, dass ihre Zeit noch nicht gekommen oder dass sie schon vorüber ist. Man könnte annehmen, dass auch Hitler versucht, um jeden Preis das sagenhafte Asgard der Osen und Asen, also Stalingrad, die Stadt Wotans, wiederzuerobern. Seine Beharrlichkeit stünde ebenfalls im Gegensatz zum hermetischen Gesetz und würde verhängnisvolle Folgen haben und Unglück bringen. Wir berichteten schon, dass man Hitler aus der geistigen Welt warnte. Man sollte sich in diesem Zusammenhang übrigens der seltsamen Erklärungen erinnern, die Rudolf Hess vor seiner Überführung aus dem Gefängnis in England nach Nürnberg abgab. Hess verfertigte einen schriftlichen Bericht über die ihm in den englischen Gefängnissen zuteil gewordene Behandlung. Seine außerordentliche Erklärung hat er dann im Nürnberger Prozess wiederholt. Er behauptete, dass seine Kerkermeister und auch die englischen Politiker, die mit ihm zu tun hatten und die für sein Schicksal und das der Welt verantwortlich waren, unter der Wirkung einer unbekannten Droge gestanden hätten, die sie für fernhypnotische Einflüsse empfänglich machte. Diese Droge sei auch bereits in den Prozessen gegen sowjetische Machthaber zur Anwendung gekommen, die sich dann in Selbstbeschuldigungen ergingen und darum baten, die Todesstrafe zu erhalten. Ein ähnliches Vorgehen habe man, wie Hess sagte, angewandt, um Deutsche zu Taten zu veranlassen, die sich dann später für die Erreichung der Ziele des Judentums günstig auswirkten. Selbst Hitler, so sagte Hess, sei ein Opfer der durch Einnahme von Drogen begünstigten hypnotischen Beeinflussungen geworden. Dachte er dabei an den geheimnisvollen Dr. Morell? War Hess wahnsinnig, als er diese Erklärungen im Nürnberger Prozess abgab? Man bejaht das, und die Welt hat seinen Enthüllungen keinerlei größere Bedeutung beigemessen. Das Urteil der Psychiater, Psychologen, Ärzte und der Gefängniswärter lautet jedoch, dass Hess niemals wahnsinnig gewesen sei. Er verfüge im Gegenteil über eine überlegene Intelligenz, mit der er die schwersten Prüfungen überstand, denen man einen Menschen während vieler Jahre Freiheitsentzugs unterwerfen konnte. Der nordamerikanische Leiter des Spandauer Gefängnisses, Oberstleutnant Eugene K. Byrd, erklärte in seinem Buche »Der einsamste Mann der Welt«, dass er während all der Jahre, die er in täglichen Kontakt mit Hess war, feststellen konnte, dass er ein Mann von außerordentlicher Intelligenz und dass er niemals wahnsinnig war. In gleicher Weise äußert sich Bernhard Hirten in seinem Buch »Hess, der Mensch und seine Mission«. Die fürchterliche Erklärung von einem außergewöhnlichen Wesen darf man nicht leicht nehmen im Hinblick auf die Geschehnisse des letzten Krieges, denn spätere Ereignisse, fast jüngsten Datums, sollten uns dazu veranlassen, seinen Worten Bedeutung beizumessen.